come on, baby. Come on and stir it up. Little darling, stir it up. bei drei Proben kann ja auch ein Schluss mal nicht stimmen.